Caruso singt nicht mehr. Kriminalhörspiel in zwei Teilen von Anne Chaplet. Teil 1. Milchiges Morgenlicht quälte sich durch die schon lange nicht mehr geputzten Fenster in Bremers Haus, das einmal das Bürgermeisterhaus von Kleinroda gewesen war, bevor das Bürgermeisteramt in Kleinroda abgeschafft wurde. Paul Bremer öffnete die Augen, um sie gleich wieder zuzumachen. Ihm hing der Albtraum noch in den Knochen, der ihn aus dem Schlaf gerissen hatte. Schweißnass war er aufgewacht, mit rasendem Herzen. An Details erinnerte er sich nicht, an die Art des Schreckens nur vage. Irgendetwas aus alten Zeiten. Wahrscheinlich Sibylle. Womöglich das frühere Leben. Zur Strafe für die Vergangenheit lag er nun wach und fürchtete sich vor der Zukunft. Wer mitten in einer gepflegten Karriere den radikalen Bruch vollzieht, hat zwar die öffentliche Meinung auf seiner Seite, die nichts schicker findet als Männer in der Midlife-Crisis, die beschließen, ihr Leben zu ändern, aber die Lebenswirklichkeit war weniger romantisch. Als Paul sich vor 5 Jahren von dem gut bezahlten Job in einer Frankfurter Werbeagentur verabschiedete, hatte er genug zurückgelegt, um sich 2 Jahre über Wasser zu halten. Aber nach 2 Jahren auf dem Land hatte er sich selbst die Frist verlängert und wieder verlängert. Sich mit Berateraufträgen in der Stadt Bedenkzeit finanziert. Nur um bleiben zu können in diesem gottverlassenen, stinkenden und immer lauten Kaff. Gegen 6 Uhr kam der Tankwagen von der Molkerei, um die Milch vom Hof der Nachbarn abzuholen. Der Fahrer ließ alle wissen, dass er eine leistungsstarke Autostereoanlage besaß und scherzte meistens fast ebenso laut mit Marianne, Pauls schöner Nachbarin, die sich durch keine EG-Norm von ihren Milchkühen abbringen ließ. Hast du schon gehört, diesmal hat die Drama vom Auwiesenweg erwischt. Eine Palomino-Stute, eine Dreijährige, gestern Nacht. Kommt also näher, der Pferdeschlitzer. In Laufhelden, eine abgefackelte Scheune in Streitbach und 4 tote Pferde in nicht mal 1,5 Monaten. Verdammte Rumänen. Rumänen? Ist mir neu, dass die sich mit Brandstiften oder Pferdeschlitzen aufhalten. Weißt schon, Zigeuner halt. Heute im Radio gewesen? Du meinst, das empfiehlt sich, oder? Dringend, würde ich sagen. Er hatte Marianne unvorsichtigerweise im letzten Frühjahr anvertraut, was ihn täglich aufs Rennrad trieb. Jetzt wusste es natürlich jeder. Radfahren war die beste Therapie gegen Melancholie, Lebensüberdruss, Existenzangst und Übergewicht. Als er jetzt hinter dem Friedhof von Streitbach die Straße nach Rottbergen hochfuhr, eine kurze, harte Steigung hinauf, einer berauschenden Aussicht auf gleich 7 Windräder am Horizont entgegen, als sein Atem schneller ging, als sich ein fast beseligtes Lächeln auf seinem Gesicht zeigte, da spätestens machte sie sich wieder bemerkbar. Diese beruhigende Leere in seinem Kopf. In diesem Zustand musste er nicht mehr grübeln über die Vergangenheit, über die Zukunft, über eine gescheiterte Ehe, über seine gescheiterte Existenz. Was soll sein, Bremer, sagte er sich in solchen Momenten. Das Leben ist gut, hart, aber ungerecht und voller Überraschungen. Als er dampfend wieder in Kleinroda einfuhr, stand die halbe Dorfgemeinschaft auf der Straße. So, als wartete man auf ihn. Es hat einen Mord gegeben. Einen Mord. Wer? Bei Ebersgrund im Weiherhof. Anne? Die nicht. Nicht Anne. Ihren Mann hatte es erwischt. Mit leichtem Erschrecken stellte Paul fest, dass er es gar nicht sonderlich verwunderlich finden würde, wenn Anne Burau ihren unangenehmen Kerl von Ehemann. Das ist nicht Anne gewesen sein, Herrgott, nochmal. Irgendetwas jedenfalls beunruhigte ihn. Er war sich nicht ganz sicher, aber er glaubte, sie gesehen zu haben. Er war heute schon sehr früh unterwegs gewesen. Die langgezogene Steigung 4 Kilometer vor Ebersgrund hatte er ganz manierlich, wie er fand, hinter sich gebracht. Die meiste Zeit im Stehen, im langen Wiegetritt. Wenigstens diesmal hatte ihn der Rennradfahrer in der schwarzen Balaklava nicht überholt, der ihm in den letzten Wochen häufig beim Fahrradfahren begegnet war. Doch bei der Abfahrt zwang ihn ein Geländewagen, der in einer großen Staubwolke vom Feldweg aus auf die Landstraße einbog, mit beiden Händen zu bremsen. Fast wäre er über den Lenker gegangen. Er sah noch, dass der Wagen auf der Beifahrerseite eingedrückt war und dass der Flug des Falken in tannengrüner Schrift auf dem Reserveradbezug stand. Und hinter der Staubfahne, die der Jeep auf dem Feldweg aufgewirbelt hatte, stand eine einsame Gestalt. Anne Burau, hatte er gedacht. Die Weierhofbäuerin. Was machte sie da? Es war ihm verdächtig vorgekommen. Das hatte er auf seine Eifersucht geschoben. Aber jetzt schien es ihm noch verdächtiger zu sein. Er mochte Anne. Eine Untertreibung, wenn er ehrlich mit sich war. Er machte sich Sorgen um sie. Sorgen? Schon wieder gelogen. Er hatte Angst um sie. Kosinski. Gregor Kosinski, Kriminalhauptkommissar. Genau so stand es auf dem Ausweis, den der große, schlaksige Mann Anne Burau vor die Nase hielt. Es ist Leo. Es ist mein Mann. Er war mein Mann. Haben Sie die Leiche angefasst oder bewegt? Kosinski hielt fragend eine Schachtelernte 23 in die Höhe. Natürlich nicht. Anne stand auf, um einen Aschenbecher zu holen. Sein Mörder hatte Leo in die Kühlkammer gehängt, neben das Schlachtvieh, an einen Fleischerhaken. Man hatte den Fleischerhaken hinten durch seine Weste gestoßen, in der er hing, als wolle er mit den Flügeln schlagen. Das weiße Oberhemd hatte sich nach oben geschoben. Die elegante, jetzt schlammverschmutzte Hose war ihm auf die Knöchel gerutscht. Haben Sie eine Vorstellung, wer Ihrem Mann übel wollte? Nein. Oder jedenfalls nicht so. Gregor Kosinski betrachtete Anne Burau mit freundlicher Distanz. Die Frau war blond, lang und schlank. Ein bisschen nervös, aber ziemlich gefasst. Der Weiherhof war im Wesentlichen ihr Werk. Sie hatte einen Reitstall gebaut und Gästezimmer eingerichtet. Und dann noch die Rinder und Schweine, die zahllosen Lämmer, Gänse, Enten und Truthähne, die sich um den Löschteich herum vergnügten. In der Saison verkaufte sie auch Wild, das sie von den beiden Jagdpächtern aus dem angrenzenden Revier bekam. Sie hatte eine 16-jährige Tochter namens Rena. Die war befreundet mit einem Abiturienten aus Ebersgrund und der hieß Alexander und hatte bei der Polizei angerufen. Wann waren Sie das letzte Mal in der Kühlkammer? Gestern Abend. Vor dem Abendessen. Leo Matern, der Mann von Anne Burau, hatte schon länger im Kühlraum gehangen. Das sah man auch ohne gerichtsmedizinische Untersuchung. Er war, darauf ließ der Zustand seiner Kleidung schließen, nicht am Fundort gestorben. Dorthin hatte man ihn offenbar geschleppt, um die Leiche zur Schau zu stellen. Gebrandmarkt. Das war nicht zu übersehen. Auf der linken eingefallenen Hinterbacke der Leiche prangte leuchtend blau etwas, das wie das Prüfsiegel des Fleischbeschauers aussah. Als ob man ihn noch im Tod hatte demütigen wollen. Und wann haben Sie Ihren Mann das letzte Mal gesehen? Ich glaube, ja, vielleicht am Mittwoch. Paul Bremer hatte Anne Burau im Frühjahr kennengelernt, als er an einem eiskalten Samstagmorgen mit dem Rad unterwegs war. Auf seiner Lieblingsroute. Eine Vorliebe, die zumindest auf dem mittleren Abschnitt von vielen Motorradfahrern geteilt wurde. In einer langgestreckten Kurve kam ihm etwas Rotes entgegengerutscht, trudelte über die Fahrbahn und landete im Straßengraben. Der Motorradfahrer, der sich mit seiner roten Maschine zu langsam in die Kurve gelegt hatte, stand benommen auf. Paul sammelte ihn ein und brachte ihn zum Weiherhof, der nur ein paar hundert Meter hinter der Kurve lag. Schon wieder einer! Seid ihr zusammengestoßen? Vielleicht waren es ihre schmalen Hände mit den langen Fingern, die ihm gefallen hatten. Der Spott in ihren Augen, ihre direkte Art. Oder ihn faszinierte die Tatsache, dass Anne Burau ein Geheimnis hatte. Aber das konnte ihm eigentlich damals noch gar nicht aufgefallen sein. Sie hatte ihm das Du angeboten, beim Bier, schon beim zweiten Besuch. Ihn einmal spontan umarmt, weil sie eine seiner Bemerkungen witzig gefunden hatte. Sie war mit ihm über die Wiesen und Koppeln gelaufen. Sie hatten über Gott und die Welt geredet. Nur über sich selbst schwieg sie sich aus. Er hatte weder über sie noch über ihre Ehe mit Leo irgendetwas Wesentliches erfahren. Bremer hieb die Axt in den Hauklotz und ging ins Haus zum Telefon. Er kannte ihre Nummer auswendig. Lass mal, Paul. Anne. Es geht schon. Kann ich irgendwas für dich? Lass mal, Paul. Ja, ein andermal. Ja. Wenn das so weitergeht, kannst du jede zukünftige Karriere in den Wind schießen. Und warum auch nicht? Bitte, mach, was du willst. Und wovon lebst du? Ich lass mir was einfallen. Oh. Mit Karin Stark traf Bremer sich, wenn er in Frankfurt war, am liebsten hier. Zweimal hatten sie sich auch zur eigentlichen Attraktion des Trapez getroffen, beim Varieté, das Harry und Dani Ebinger vor 10 Jahren in dem kleinen Saal gegründet hatten, der über dem Restaurant lag. Das Leben ist bunt, wild und unberechenbar. Als er ihr in groben Zügen schilderte, was Kleinroda und die Nachbargemeinden in Atem hielt, war Karin ganz Konzentration. Das eine hat wahrscheinlich mit dem anderen nichts zu tun. Soweit war ich auch schon. Brandstifter betätigen sich selten auch als Pferdemörder. Und noch seltener richtet sich die Pathologie dieser Verrückten direkt gegen Menschen. Die Leute im Dorf glauben das aber. Das sollen sie ja vielleicht auch. Es gibt nur eins, was gegen die Täterschaft der Ehefrau spricht. Hm? Warum sollte sie die Leiche derart dramatisch zur Schau stellen, auch noch im eigenen Kühlhaus? Du meinst, der Täter kam von draußen? Karin sah ihn ironisch an. Paul grinste verlegen zurück. Sie kannte seine stille Vorliebe für Anne Burau. Es gab wahrscheinlich nichts, was sie nicht über ihn wusste. Also, wir haben offenbar die Wahl zwischen dem pathologischen Täter, Zündeln, Pferdeschlitzen, Menschen abschlachten, egal was, oder dem Beziehungstäter, der aus der Umgebung des Opfers stammt. Die dritte Möglichkeit, Tat im kriminellen Milieu, fällt wohl flach. Wie wäre es dann mit dem ideologischen Milieu? Der Täter hat dem Opfer den Kontrollstempel der Fleischbeschau verpasst, auf die Arschbacke. Veganer. Die beiden sind zwar Biobauern, aber auf der eindeutig bösen Seite. Sie essen Fleisch, wenn auch von glücklichen Kühen. Erst kürzlich haben radikale Tierschützer bei einem Biometzger in Pfaffenheim aufgeräumt und den ganzen Laden mit Buttersäure verseucht. Ich hasse Ideologen. Der Haken ist bloß, dass Leo mit dem Hof nicht sehr viel zu tun hatte. Die Arbeit macht sie. Eine schöne, eine traditionsreiche, eine besonders intelligente Arbeitsteilung, ohne Zweifel. Trotzdem möglich, dass sie den Tätern in die Quere kam. Also ein Zufallsmord. Warum nicht? Dann wären auch Brandstifter und Pferdeschlitzer wieder im Spiel. Vielleicht hatte er einen von denen erwischt. Ein herber Verlust für die Gattin ist der Verblichene ja wohl nicht, oder? Und du hast sie am Morgen vor dem Leichenfund gesehen? Ich weiß nicht. Vielleicht. Also ein stinknormales Beziehungsdrama, wie langweilig. Der Mörder ist so gut wie nie der Gärtner. Meistens, fast immer, war es einer der nächsten Angehörigen. Der Ehemann, die Ehefrau, ja, der Sohn, weiß, die Tochter. Ich weiß. Also, was war los mit dieser... Bei irgendeiner Arbeit habe ich den Mann nie gesehen. Und wie der typische Landmann sah er auch nicht gerade aus. Und, wie sieht der typische Landmann aus? Jetzt lass mal. Vom Mistforkenschwingen jedenfalls hat Leo Matern seine Muskeln nicht gehabt. Der Mann war entschieden zu schön und hatte etwas Undefinierbares in der Stimme. Dialekt? Ausländer. Eine Klangfärbung, nicht aus den hiesigen Breiten. Also, mit der Ehe war nichts mehr los. Anne hat Leonie auch nur erwähnt. Sie wirkte immer ausgesprochen unverheiratet. Und was ist mit dir? Mich hat sie erst umarmt und in der nächsten Sekunde am ausgestreckten Arm verhungern lassen. Ich glaube, ich kenne sie gar nicht. Das gute alte Spiel also. Manuel, die Rechnung bitte. Sie lässt dich nicht dran, aber hält dich vorsichtshalber warm. Danke für dein Verständnis. Oh, nicht beleidigt sein. Vielleicht hast du ja damit sogar verdammtes Glück gehabt. Karin vergaß, sich von Paul in den Mantel helfen zu lassen und rauschte aus dem Restaurant. Oben, vor dem Eingang zum Varieté, stand Dani Ebinger, die fürs künstlerische Programm zuständige Direktorin des Trapez, und redete nervös auf einen blonden Artisten ein, der sich mit erhobenem Arm an eine der beiden Säulen lehnte und seelenruhig lächelte. Bremer registrierte amüsiert, dass er und Karin mit geschulten Reflexen reagierten. Er musterte die muskulösen Beine des Mannes, gutes Radfahrerpotenzial, registrierte er anerkennend, während Karin weiter oben hinguckte. »Wir sind schamlos«, dachte Paul flüchtig. Und sah beruhigt, dass der Mann genauso schamlos zurückguckte. Auf Karin. Von unten bis oben. Er kennt mich, dachte Paul in dem Moment, als ihre Blicke sich kreuzten und er das Aufblitzen in den Augen des anderen sah. Und das erschreckt ihn. Aber wo sollten sie einander begegnet sein? Bremer schob den Gedanken von sich. Er hakte Karin mit einem Anflug von Besitzerstolz unter und grüßte Dani, die freundlich, aber zerstreut herüberwinkte. Im Hinausgehen bemerkte er ein etwa 5-Mark-Stück großes Mal auf dem Unterarm des Artisten, direkt unterhalb der Armbeuge. Karin hatte es auch gesehen. Zurück in Kleinroda machte sich Paul daran, den Rest des Holzes klein zu hacken. Als er mit einem gefüllten Holzkorb den Schuppen betrat, in dem er das frisch gespaltene Holz zwischenlagerte, zerstob die Ruhe, in der er sich eben noch eingerichtet hatte. Auf dem Boden unter dem Schuppenfenster lagen Glasscherben. Von einer Flasche offenbar, denn ein Flaschenhals war zu erkennen. Im Flaschenhals steckte ein Stück Papier, das oben, dort wo es aus der Flasche herausragte, angekokelt zu sein schien. Verdammt. Verdammt, verdammt, verdammt. Es war 4 Uhr nachmittags. Aber Inspektor Kosinski fiel auf, als er das Gartentor öffnete, dass der kleine Garten schon im Schatten lag. Und dass sein Besuch dem Mann mit den traurigen Augen, der ihm entgegenkam, peinlich war. Kosinski klingt nicht gerade nach alteingesessener Familie. Echter Ruhrpottadel. Für meine polnischen Urgroßeltern war der Ruhrbergbau im 19. Jahrhundert das reine Paradies. Und Sie haben sich aus dem Paradies vertreiben lassen? Die Rhön ist schön, aber das sehen Sie offenbar ähnlich. Mir ist das ehrlich gesagt etwas peinlich, dass ich Sie hierher bemüht habe. Ich nehme derzeit alles ernst. Vor allem, wenn es auch nur im Entferntesten mit Brandstiftung zu tun hat. Kosinski griff in die Jackentasche des graumelierten Tweed-Sackos, das reichlich bemessen war für einen so schlagsigen Mann, und zog eine Packung mit Einweghandschuhen heraus. Ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich davon halten soll. Kosinski ging auf die Knie, um an dem nassen Fleck am Boden zu riechen. Die Flüssigkeit, die, wie Paul vermutete, aus der zerbrochenen Flasche stammte, war mittlerweile fast eingetrocknet. Nach Benzin oder Spiritus riecht das nicht. Der Inspektor holte ein Wattestäbchen aus der Tasche, rieb damit über den Fleck und legte es in ein Plastikröhrchen mit Schraubverschluss. Nichts angefasst? Paul schüttelte den Kopf. Vorsichtig klaubte Kosinski mit den behandschuhten Händen die Scherben zusammen und legte sie in eine Plastiktüte. Und was steht auf dem Zettel? Du bist der Nächste. Hm. Naja. Fertig hier drin? Ich denke schon. Setzen wir uns an den Gartentisch. Bitte. Ja. Seltsame Sache. Nichts lässt auf die Verwendung von Brandbeschleunigern schließen. Und die bloße Logik spricht eigentlich dagegen, dass man ihren Schuppen abfackeln wollte. Wenn auf dem Papier eine Botschaft steht, die Sie ja wohl lesen sollten. Ich sehe das genauso. Andererseits, manche Leute denken nicht logisch. Was könnte denn mit Du bist der Nächste gemeint sein? Keine Ahnung. Das nächste Opfer einer Brandstiftung? Oder das nächste Opfer eines Mordes? Oder das Opfer eines Streichs? Wer hat von Ihnen was zu befürchten? Wer möchte Sie warnen oder einschüchtern? Kann es sein, dass Sie etwas gesehen haben? Den Pferdeschlitzer oder den Brandstifter oder den Mörder? Ich wüsste nicht. Du bist der Nächste. Kennen Sie Frau Burau? Ein Schnaps? Kosinski nickte. Paul holte die Flasche und 2 Gläser. So. Ja. Danke. Hier aus der Gegend. Riecht gut. Mutter. Ob ich Frau Burau kenne, seit dem Frühjahr, ja. Wir sind ein bisschen befreundet, aber nicht sehr gut. Ja. Ui, der Arzt. Und den Verstorbenen, wie gut kannten Sie den? So gut wie gar nicht. Sie wissen, dass die Burau noch nicht lange in dieser Gegend wohnt? Ja. Sie lebte bis 1991 in Schleswig-Holstein. Hat eine glänzende Karriere in Kiel vor sich, sagt man. In der Politik. Und eines Tages aus heiterem Himmel. Ja, so kommt's. Anne Burau-Matern, wie sie damals noch hieß. verkaufte ihre Wohnung, verfasste einen nichtssagenden Rundbrief an die Freunde, meldete sich ordnungsgemäß beim Einwohnermeldeamt und die Tochter von der Schule ab und verließ die Stadt. Und diese Person organisiert ihre Rinder- und ihre Gänseherde mit der gleichen Perfektion, mit der sie ihre Karriere in Kiel geplant haben muss, die sie von einem Tag auf den anderen aufgegeben hat. Tja, und jetzt stirbt der Gatte unter ziemlich dubiosen Umständen. Aber ebenfalls perfekt organisiert. Anne? Niemals. Der Inspektor griff sich die Tüte mit den Scherben, die er auf den Gartentisch gelegt hatte, und legte Paul seine Karte neben den vollen Aschenbecher. Meine Karte, falls was ist. Dann ging er mit weit ausgreifenden Schritten zum Gartentor hinaus. Am nächsten Morgen brauchte Bremer 2 Aspirin, 2 Kannen Tee und ausgiebige Zeitungslektüre im Bett, um den Schaden vom Abend zuvor zu beheben. Nachdem der Kommissar gegangen war, hatte er sich in Ruhe ein Kaminfeuer angezündet, was zu essen gemacht, Musik aufgelegt und reichlich Wein eingeschenkt. Um genau zu sein, er hatte sich betrunken. Und gerade noch so viel Verstand gehabt, Anne nicht anzurufen. Hast du gestern reichlich gebechert, ne? Pass bloß auf, dem Kosinski traue ich keinen Fuß breit über den Weg. Was hast du denn gegen euren netten Sheriff? Der hat doch keine Ahnung. Der schwätzt doch bloß rum. Tut sich dicke. Macht er ihn auch verständnisvoll. Und versteht die einfachsten Sachen nicht. Woher weißt du das? Ich habe ihn in der Sektbar auf der Kerb in Altenzell mal durchgetestet. Ich sag's dir, keine Ahnung hat der Kerl. So ahnungslos wie ich? Schlimmer! Weißt du, wer der Vater vom kleinen Peter ist? Dem aus Heckbach? Der nicht ganz richtig ist im Kopf? Ach was? Von sowas hat dein Polizist keinen Schimmer. Paul fand Anne im Gastraum hinter der Theke. Dort, wo sie den Feriengästen Apfelwein und Öko-Bier ausschenkte. Es tut mir leid. Willst du dich setzen? Es tut mir wirklich, ein Bier? Danke, nein. Ich mache hier nicht die Trauernummer. Paul legte ungeschickt den Arm um sie. Oh, ich wünschte, er hätte sich hier nie blicken lassen. Ich wünschte, ich hätte ihn nie wieder gesehen. Leo. Mein Mann. Mein sogenannter Mann. Der Grund, warum ich in diesem gottverlassenen Landstrich gelandet bin. Er war ja kaum vorhanden die letzten 5 Jahre. Kam, wann er wollte, meist unangemeldet. Und ging wieder, wann immer es ihm passte. Aber ausgerechnet hier lässt er sich umbringen. Ausgerechnet. Ziemlich rücksichtslos. Genau. Aber warum habt ihr euch nicht längst scheiden lassen? Nicht der Mühe wert. Und Rena? Konnte Leo nicht ausstehen. Den eigenen Vater? Als Leo kam, gab es Rena längst. Und wann hattet ihr mal eine Ehe, Leo und du? Vorher in Kiel? Ach, um Himmels Willen. Jetzt hat sich das auch hier schon rumgesprochen. Naja. Kiel ist Vergangenheit, Paul. Daran will ich nicht denken. Daran will ich auch nicht erinnert werden. Okay. Ich habe damit Schluss gemacht, vollständig, ganz und gar. Ich habe meinen Preis gezahlt. Das muss reichen. Kommst du mit? Aus den Stallungen vor der großen Reithalle wehte ihnen der warme Duft von Heu, Hafer und atmenden Tierleibern entgegen. Drinnen malten die Pferde Gebüsche, Schweife schlugen nach Fliegen. Anne tätschelte ein besonders schönes Pferd und hielt ihm einen Apfel vor das Maul. Das ist der König der Herde. Ein Araber. Bucephalus. Oh. So hieß der Lieblingsgaul von Alexander dem Großen. Nee, lach nicht. Ich finde den Namen völlig passend. Keine Angst vor dem Pferdeschlitzer? Angst kann ich mir nicht leisten. Natürlich habe ich Angst. Ja. Nichts ist einfacher, als einen Gaul umzubringen. Die haben keine Angst vor Menschen, wenn die sich richtig verhalten. Wenn du dich langsam näherst, ruhig. Au. Au. Und mit einem Apfel in der Hand. Dann ist gleich ein Pferd da. Jedenfalls die Neugierigen, die Leittiere. Ja. Und vor allem gute Reitpferde, die an Menschen gewöhnt sind. Und dann nimmst du das Tier am Halfter, bindest es irgendwo fest, am Zaun, sonst wo, fesselst ihm die Hinterbeine. Dann kannst du machen, was du willst. Niemand wird es hören. Pferde schreien nicht. Sie erlaubte ihm, den Arm um ihre Schultern zu legen, als sie zum Hof zurückgingen. Als sie an seinem Auto angelangt waren, küsste sie ihn auf die Wange. Er hätte sie am liebsten heftig umarmt und wusste im selben Moment, dass das der größte Fehler wäre, den er machen könnte. Er legte den Gang ein und fuhr vom Hof. Er hatte vergessen, sich zu erkundigen, ob er wirklich sie gesehen hatte morgens. Hinter einem Jeep mit verschmutztem und deshalb praktischerweise unleserlichem Kennzeichen. Der Flug des Falken. Am Tag des Mordes. Aber auf eine solche Frage hätte er unter Garantie keine Antwort gekriegt. Worauf? Darf ich so spät noch stören? Gibt's was Neues? Die Autopsie hat ergeben, dass Leo Matern mit einer Drahtschlinge erwürgt wurde. Ja, das dürfte schnell gegangen sein. In die Kühlkammer hat man ihn erst danach gehängt. Der Tatort muss sich nahe der Stelle befunden haben, an der der Weg zum Weiherhof auf die Landstraße mündet. Wir haben da Spuren hinter einer niedrigen Wildhecke gefunden. Todeszeitpunkt zwischen 4 und 6 Uhr früh am Morgen des Tages, an dem sie ihn gefunden haben. Kein Hinweis auf den oder die Täter. Und wie ist es mit der Täterin, der potenziellen? Tja, die erste Tatverdächtige ist immer die Ehefrau. Und wer hätte schon ein besseres Motiv als Sie, liebe Frau Burau? Und was hätte mich damit so lange warten lassen? Seit 1991? Genau. Das ist der Punkt. Das habe ich mich auch gefragt. Gute Nacht, Frau Burau. Paul Bremer legte die Strecke zum Weiherhof in Rekordgeschwindigkeit zurück. Irgendjemand hatte den Weiherhof angezündet in der Nacht. Von überall her waren sie gekommen und hatten beim Löschen geholfen. Nur er, Paul, hatte mal wieder alles verschlafen. Der Anblick der rauchenden und stinkenden Ruine des kleinen Stallgebäudes schockierte ihn. Krzysztof, der Knecht, der mit dem Trecker heruntergefallene Balken und Dachsparren aus dem Weg räumte, grüßte ihn. Der Pole hob vielsagend die Schultern, wiegte den Kopf und deutete mit dem Daumen hinter sich zum großen Pferdestall, der, was Paul beruhigte, anscheinend nichts abbekommen hatte. An der dritten Box, in der Bucephalus stand, traf er Anne. Anne! Paul! Anne, tut mir leid, ich weiß auch nicht. Schon gut, mach dir keine Vorwürfe. Und, wie schlimm ist es? Hätte schlimmer kommen können. Die alte Helle hat's erwischt. Der Ziegenbock ist vorhin zurückgekommen. Die Ponys hat Krzysztof eingefangen. Das Hängebauchschwein fehlt noch. Ich hatte gehofft, man würde dich verschonen. Aber was ziemlich furchtbar ist, die alte Helle war schon vorher tot. Irgendeiner hat die Stute an den Hinterbeinen gefesselt, ja, ihr die Genitalien zerschnitten und den Bauch aufgeschlitzt. Rena ist völlig aufgelöst und nicht mehr ansprechbar. Es ist ein Fluch, es liegt ein Fluch auf diesem Hof. Nein, nein, Paul, mach dir keine Sorgen, ich bin völlig bei Verstand. Es ist ein bisschen viel auf einmal. Man kann der Vergangenheit nicht entkommen. Ja. Die Geschichte ist lang, Paul. Macht nichts, Anne. Ich habe Zeit. Ich weiß nicht, ob ich sie auch zu Ende erzählen kann. Versuch's doch einfach. Tja, ich war mal was Besseres. Ich fing an als feindlich negatives Element. Als revanchistische Hetzerin. Asozial, staatsfeindlich, ja. Antisowjetisch. Ich verstehe kein Wort. Und habe dann Karriere gemacht. Als operativ bedeutsame Person. Als wichtige Quelle, die abgeschöpft werden musste. Um mich haben sich mindestens 4 verdiente Männer persönlich bemüht. Sehr persönlich. Zum Teil. Und meinen Platz im Pantheon habe ich schon zu Lebzeiten eingenommen. In Gestalt von vielleicht 2 Metern Akte. Ich habe es nicht nachgemessen. So viel jedenfalls ist übrig geblieben vom operativen Vorgang Anne Burau in der Gaukbehörde. Eine Stasi-Akte? Ja, hat nicht jeder. Nur DDR-Bürger haben eine Stasi-Akte. Oder wichtige Personen des öffentlichen Lebens der BRD. Was ich natürlich nicht war damals, Anfang der 80er Jahre. Ich war ein völlig unbeschriebenes Blatt. Ein bisschen naiv. Eine Idealistin, eine Weltverbesserin. Und sehr, sehr engagiert in der Friedensbewegung. Ich habe damals um den Werbeetat einer großen Zigarettenmarke gekämpft. Ich arbeitete konspirativ für die Initiative Frieden und Menschenrechte in Ostberlin. Ich habe Pamphlete, Bücher, Papiere geschmuggelt. Illegale Radiosendungen habe ich organisieren geholfen. Kontakte gemacht, Spenden gesammelt. Die westdeutschen Medien informiert. Rena war gerade 4 Jahre alt, bei Freunden in Kiel untergebracht, wenn ich unterwegs war. Ich habe keinen Gedanken darauf verschwendet, was aus dem Kind geworden wäre, wenn man mich erwischt und eingebuchtet hätte. Ich habe meiner Mutter die Päckchen nach drüben zum Postamt gebracht. Mit dem guten Bohnenkaffee und der Seife mit den 2 Buchstaben. Auf einer der zahllosen Dissidentenpartys bei Frank Mattes am Prenzlauer Berg habe ich Leo kennengelernt. Auf dem Höhepunkt der Kampagne gegen die Friedens- und Umweltbewegung. Mhm. Die Prominenz war schon ausgewiesen. Andere saßen im Knast. Wir spekulierten darüber, wer wohl als nächstes dran wäre. Und später am Abend griff Leo zur Gitarre und sang. Er sang noch nicht mal schlecht. Obwohl er aussah wie das Klischee eines Ostberliner Dissidenten. Die Haare lang, ausgefranster, Vollbart, rotkariertes Hemd, Jesuslatschen. Ich fand ihn umwerfend. Humorvoll und witzig und ungeheuer gut aussehend. Okay. Und wie er reden konnte. Über den Sozialismus und darüber, dass man Marx wieder völlig neu lesen müsse. Und über den dritten Weg und über die Frauenbewegung. Und schon am nächsten Wochenende bin ich wieder nach Ostberlin. Jemals mit einem Trabi gefahren, Paul? Bei mir passiert es in einem himmelblauen VW Käfer. Paul, du hast eine schmutzige Fantasie. Im Trabi ist es natürlich nicht passiert. Also wirklich. Und die Details gehen dich eigentlich auch nichts an. Stimmt, dachte Bremer und betrachtete sie nachdenklich. Er glaubte ihr anzusehen, dass sie ihn immer noch liebte, diesen Leo. Sie hatte gerötete Wangen und glänzende Augen. Einmal so geliebt werden, dachte Paul. Und einmal so lieben. Sibylle und er, nun, man passte zueinander. Das fanden alle. Man hatte sich verständigt. Man hatte die gleichen Interessen. Aber geliebt? Geliebt hatte er sie erst, als sie für ihn verloren war. Es war ein sehr heißer, ein sehr, sehr intensiver Sommer, Paul. Ich habe meinen ganzen Idealismus, die Politik, die Moral und die Friedensbewegung sausen lassen. Für einen Mann. War das eine so schlechte Idee? Für einen Mann, über den ich im Grunde nichts wusste. Um mich herum wurden die Leute aus der Friedensbewegung terrorisiert, verhaftet, ausgewiesen. Und ich habe nichts gemerkt. Was hättest du denn merken sollen? Du warst verliebt. Macht Liebe dumm. Manchmal, meistens. Paul, ich kann jetzt nicht weiterreden, bitte. Lass dir Zeit. Kommt ihr hier klar? Ja. Ja. Fahr ruhig, wir machen das schon. Es ist besser so. Er versteht das alles nicht. Was erwartest du denn? Soll er intuitiv verstehen, was du jahrelang nicht kapiert hast? Ich hätte damals alles begreifen können. Die Zeichen standen an der Wand in feurigen Lettern. Ich hätte sie nur lesen müssen. Aber ich habe sie nicht lesen wollen. Ich erinnere mich an den Tag, als ob es gestern gewesen wäre. Es war einer der letzten sonnigen Oktobertage in Kiel. Es roch nach Herbst. Ich bin's, Liebste. Leo! Nicht erschrecken. Sie hatten Leo abgeschoben. In einer Nacht- und Nebelaktion. komisch, wie mehr oder weniger gelassen fast alle die Tatsache aufnahmen, dass Leo plötzlich da war und blieb. Wolfgang hat heute angerufen. Du kennst ihn, er hat vor 4 Jahren rübergemacht. Ja, was ist mit ihm? Er hat mich vor dir gewarnt. So, hat er das? Ja, du sollst ein Spitzel sein für die Stasi. Typisch Stasi. Alles erfunden und erlogen. Sie wollen die Friedensbewegung spalten und mich isolieren. Kennst du auch das Spiel? Aber da war noch jemand anders gewesen, der Leos Charme nicht erlegen war. Meine Mutter. 2 Wochen vor der Hochzeit haben wir sie besucht. Und? Wie findest du ihn? Er ist hart. Was? Es ist eine große Härte in diesem Mann. In Leo? Er liebt dich nicht. Das sagst ausgerechnet du. Du hast mir immer gesagt, du glaubst nicht an die Liebe. Das ist Lore, Roman, hast du gesagt. Das ist was für pubertierende Mädchen. Du brauchst einen Mann, der dich liebt, Anne. Ja, den habe ich. Nicht einen, den du liebst. Das ist auch wichtig, aber das kommt ganz von allein. Mutter, er liebt mich. Ich weiß das. Und was verstehst denn du schon davon? Sie lief an den stinkenden Trümmern vorbei zur Pferdekoppel. Schon von Weitem sah sie jemanden auf dem Gatter sitzen, umringt von 4 ihrer Pferde. Sie merkte, wie sie zornig wurde. Hier hatte niemand außer ihr etwas zu suchen. Mit Erleichterung erkannte sie Alexander. Du bist das. Was machst du denn hier? Rena ist im Haus. Ich weiß. Ja, kann ich dir helfen? Brauchst du was? Nein. Also, was machst du hier? Ich denke nach. Gute Idee. Und worüber? Über Mutter und Tochter. Und? Nichts und. Alexander, kann ich dir irgendwie helfen? Nein, alles in Ordnung. Ich gehe dann mal. Ja, bestell deinen Eltern einen schönen Gruß von mir. Und vergiss das auch nicht. Im Hof standen Rudolf und Werner, die beiden Jäger, neben ihrem verstaubten braunen Jeep. Der Wagen sah schwer demoliert aus. Uns hat ein großer, kräftiger Sechsender erwischt. Naja, beziehungsweise wir ihn. Ich hätte ihn lieber mit einem Blattschuss erwischt. Irgendwelche Wünsche für deine Kühlkammer? Wildschweinbraten, ja. Den mögen die Kunden. Wie befohlen. Den Rest des Tages verbrachte Anne beim Aufräumen, bis sie vom Ruß so schwarz war wie die verkohlten Bretter. Sie duschte und ging noch einmal hinüber zum Wirtschaftsraum. Draußen war es fast dunkel. Sie öffnete die Kühlkammer, in der die frisch geschlachteten Enten und eine Gans hingen, eine Rehkeule und ganz hinten die luftgetrockneten Würste. Sie ging hinein, ließ die Tür angelehnt und griff nach einem der Wurstpärchen. Hey! Sie drehte sich um und sah noch, wie sich der große Hebel an der schweren Kühlkammertür langsam nach oben drehte. Rena? Was soll das denn? Hallo? Hilfe! Ich will hier raus! Hallo, ist da jemand? Sie war eingeschlossen. Anne fühlte, wie Panik sie überfiel. Eingesperrt sein stand in ihrem persönlichen Katalog von Albträumen an vorderster Stelle. Sie spürte einen metallenen Geschmack auf der Zunge. Ihr Herz raste. Mit weichen Knien lehnte sie sich an die Tür. Rena, durchfuhr sie ein Hoffnungsschimmer. Hoffentlich sucht Rena nach mir. Ein absurder Gedanke stieg in ihr hoch. War das hier die Totenwache für Leo? Leo, dachte sie. Leo. So viel Glück und so viel bodenloses Unglück. Das erste Jahr mit Leo in Kiel war, dachte ich damals, das Schönste meines Lebens. Leo passte sich der neuen Situation mit der Geschmeidigkeit einer Katze an. Nichts erinnerte mehr an den Ostberliner Dissidenten mit den langen Haaren, dem Bart und den Sandalen. Leo hatte seine Vergangenheit restlos abgelegt. Die alten Ideale interessierten ihn nicht mehr. Sei nicht sentimental. Gefühle und Politik sollte man nicht miteinander verwechseln. Ne? Nur eines hatte Leo sich ausbedungen. Für seine Rolle als Aktentaschenträger der gnädigen Frau, wie er sich selbst titulierte. Er wollte reisen. Ohne mich. Ohne Ziel, ohne Plan. Und ohne große Vorankündigung. Ja, am Wochenende verreise ich doch. Was? Wieso? Ja, wohin? Ist doch. Das hat mich am besten angezogen, abhauen können. Ach, Leo. Nicht eure Konsumwelt, eure Karriere. Was redest du denn da? Euer langweiliger Wohlstand und eure noch langweiligere Wohlanständigkeit. Was heißt eure, unsere? Hm. Nicht auch deine? Am nächsten Tag war er verschwunden. Zu einer dieser Reisen, von denen er meistens nach 4-5 Tagen zurückkehrte. Entspannt, gelöst, bester Dinge. Und ohne jemals zu verraten, wo er gewesen war. Dann ist ein Disco. Der hat gesagt, tut uns leid, ich kann euch nicht mehr mitnehmen, ich will rüber. Ich meine, das kann nicht sein. Und auch wenn hat er dann gesagt, dass sie die Bornholmer die Grenze aufgemacht haben. Dann kam der November 1989. Und die Mauer fiel. Gott, hab ich geflammt. Mit Rena hockte ich am 9. November vor dem Fernseher und beobachtete fassungslos, wie sich der antifaschistische Schutzwall in Minuten in nichts auflöste. Am nächsten Tag war Leo fort und kam erst nach 2 Wochen zurück. Schlecht rasiert und schlecht gelaunt. Unsere Euphorie teilte er nicht. Und er trank, wie ich an den vielen in der Küche herumstehenden leeren Whiskyflaschen feststellen konnte, die er früher brav entsorgt hätte. Für meinen Politkram, wie er das jetzt abschätzig nannte, interessierte er sich nicht. Und im Bett lief gar nichts mehr. Leo hatte sich auf die Gästecouch in der Bibliothek zurückgezogen. Ja, ist doch wahr. Dafür bin ich nicht auf die Straße gegangen. Du bist überhaupt nicht auf die Straße gegangen, Leo. Du warst weder in Leipzig noch in Dresden dabei, als es brenzlig wurde. Du hast hier auf der Couch gesessen, im Westfernsehen amerikanische Schnulzen hast du geguckt und Prosecco getrunken. Wenn du nicht gerade einen neuen Anzug oder ein neues Herrenparfüm bei Hermès eingekauft hast. Ich hätte uns eine Chance gewünscht. Ihr habt sie doch, die Chance. Stattdessen machen sie alles platt. Kolonialisierung nennt man das. Kolonialisierung. Der Triumph des Konsumismus und Egoismus über den letzten Versuch, Menschlichkeit zu leben. Menschlichkeit zu leben in der DDR? Warst du doch nicht mehr alle. Ich will dir was sagen, Leo. Mir hängt dieses ossige Jammere zum Hals raus. Ich kann die Sprüche vom Plattmachen und Kolonialisieren nicht mehr hören. Und eure Arroganz, mit der ihr glaubt, all die Jahre im moralisch besseren Deutschland gelebt zu haben, ich finde das zum Kotzen, finde ich das. Aber haben wir doch. Oh nein. Wir hätten eine Chance haben müssen, unseren eigenen Weg gehen. Der unserer Identität entspricht. Identität entspricht. Weißt du, was dann passiert wäre? Sie wären alle bei uns gelandet. Deine nach Bescheidenheit und Herzlichkeit dürstenden Landsleute. Innerhalb von 3 Monaten hättet ihr euren dritten Weg in einer leergeräumten DDR allein ausprobieren können. Ihr werdet schon sehen, was ihr davon habt. Euch wird der Brocken, den ihr geschluckt habt, schon wieder hochkommen. Ach, Scheiße. Ich sag dir eins, Anne. Es wird euch nicht gelingen, sämtliche Träume der Menschheit abzuwickeln, Scheiße. Platt zu machen, totzuschlagen. Scheiße! Am nächsten Tag war Leo schon wieder verreist. Die Abstände zwischen Zurückkommen und Verschwinden wurden immer kürzer. Und Leo gab viel Geld aus. Geld, das nicht von unserem gemeinsamen Konto stammte. Hätten Ihre beiden Jäger nicht schon seit Jahren einen Schlüssel für die Kühlkammer? Wären Sie unweigerlich erfroren. Vielleicht war es nur ein schlechter Scherz. Ich bitte Sie. Haben Sie irgendeine Vorstellung, wer es gewesen sein könnte? Der Mörder. Der Brandstifter. Der Pferdeschlitzer. Denken Sie an eine ganz bestimmte Person dabei? Nein. Wenn es der Mörder Ihres Mannes war, der Sie heute Nacht eingesperrt hat, lautet die Preisfrage, warum leben Sie dann noch? Ja, das frage ich mich auch. Warum hat man Ihren Mann umgebracht? Na, Sie wissen doch, die frustrierte Gattin. Frau Borau, gibt es vielleicht irgendetwas aus der Vergangenheit, das uns einen Hinweis auf ein Tatmotiv geben könnte? Anne sah ihn stumm an, stand auf und ging zum Bücherregal. Mit 2 Aktenordnern und einer Mappe kam sie zurück. Hier, das ist ein kleiner Ausschnitt. Bei der Gauk-Behörde stehen an die 2 Meter davon. Man nennt sowas heute eine Opferakte. Damals war es der operative Vorgang Blondie. Und ich habe 1991 Wind davon bekommen. Für Staatssicherheit der DDR als operativer Vorgang geführt wurden, laden wir Sie nach Berlin zur Akteneinsicht ein. Im Auftrag Ilona Fisch. Waren es 17.200 Säcke. Als die Bürgerkomitees der Normannenstraße im Januar 1990 besetzten, fanden sie mehr als 100 durchgebrannte Reißwölfe, die dem Anstoß aufbewahrt, die zwar unzerstört, aber nicht geordnet waren. Ich stand ungläubig vor den Reihen von Karteikästen, diesen fortschrittlich-sozialistischen Verkörperungen bürokratischer Sammel- und Ordnungswut. Aber ich liebe euch doch alle, hatte Erich Milke gesagt, der Chef dieser ganzen Abstrusität. Das muss wohl das Problem gewesen sein. Diese vier Ordner sind ein kleiner Bruchteil von dem, was wir über sie haben. Und auch davon dürfen Sie nicht alles lesen. Es mag Ihnen absurd erscheinen, aber aus datenschutzrechtlichen Gründen müssen wir dafür sorgen, dass die Anonymität anderer in den Akten auftauchender Personen gewahrt bleibt. Deshalb haben wir einige Stellen eingeschwärzt oder ganze Blätter mit einem gelben Papierbogen abgedeckt. Schauen Sie bitte nicht darunter. Das sind nun mal die Vorschriften. Sie brauchen keine Namen, um zu erkennen, wer Sie verraten hat. Nach einer Viertelstunde wusste ich, warum Frau Fisch mich mitleidig angesehen hatte. Und nach einer weiteren Viertelstunde kämpfte ich mit Atemnot. Nach wieder einer halben Stunde wurde mir vor Scham so heiß, dass ich den Cerberus von der Lesesaalaufsicht, der plötzlich ganz milde guckte, dass ich ihn bitten musste, ein Fenster zu öffnen. Die Frau hat bestimmt schon viel gesehen, dachte ich, als ich mich wieder etwas beruhigt hatte. Und eine westdeutsche Politikerin, die um Luft ringt, weil sie aus den Akten entnehmen musste, was ihr ja vielleicht hätte auffallen dürfen, nämlich, dass ihr Mann sie jahrelang bespitzelt hatte. Sowas war wahrscheinlich noch nicht einmal was Besonderes. Tja. Kurz, Leo hat mich auf Weisung geliebt. Es ist daran gedacht, eine echte Liebesbeziehung zu der B herzustellen. So hieß es im entsprechenden Bericht mit entwaffnender Logik. Und dass er sich später zum Wechsel des Operationsgebiets in nicht-sozialistisches Ausland bereit erklärte, das hat ihm eine Geldprämie und einen Orden eingetragen. Ach, es waren die Details, die wirklich wehtaten. Die Quittungen, die Leo eingereicht hatte wegen Kostenerstattung. Für Blumen, die er mir geschenkt hatte. Für das Essen und die Flasche Wein im Jade. Und schließlich der Beleg für den Anzug, den er kaufte, als er bereits im Westen war. Den er auf dem Standesamt trug, als wir heirateten. Bekräftige hiermit, dass die angeführten Kosten im Rahmen einer notwendigen dienstlichen Maßnahme eingetreten sind. Gezeichnet Caruso. Den Decknamen Caruso, den hat er sich selbst gegeben. Sehr passend, nicht? Die Liebesaffäre mit Leo war eine regelrechte Staatsaktion von Anfang an bis zur Wende. Leo war auf mich angesetzt. Ja, ich sollte systematisch abgeschöpft werden. Zusammenfassend muss eingeschätzt werden, dass es sich bei der B um ein charakterlich und politisch schwaches Element handelt, das negativ und feindlich eingestellt ist. Ihr Lebensstil grenzt an Asozialität. Sie hat ein uneheliches Kind, unterhält mit mehreren männlichen Personen intime Beziehungen und neigt auch stark dem Alkohol zu. Auch den Namen für den operativen Vorgang hat Leo erfunden. Blondie. Eine besonders hübsche Beleidigung. Warum haben Sie Kiel verlassen, statt Ihren kleinen Spitzel einfach rauszuschmeißen? Es wäre irgendwann aufgeflogen. Aussitzen. Das hat sich als Methode doch bewährt. Was würde man wohl von einer Politikerin halten, die von ihrem eigenen Ehemann nach Strich und Faden belogen und betrogen worden ist? Nein, nein, Opfer halten wir hierzulande für schwach. Opfer waren dumm genug, sich hintergehen zu lassen. Das kommt nicht gut an, wenn man was werden will. Wenn es nur um mich gegangen wäre. Eine Freundin von ihm hat sich in Bautzen erhängt. Sie hatten sie zu 5 Jahren verurteilt, wegen versuchter Republikflucht. Verpfiffen hat sie Leo. Ihr Vertrauter, wie sie glaubte, ihr Ex-Liebhaber, ihr guter Freund. Warum hab ich von alledem nichts gemerkt? Nichts. Anne. Es hätte mir doch auffallen müssen. Und was hätte das geändert? Anne! Anne! Komm schnell! Krzysztof! Annes polnischer Knecht Krzysztof ruderte mit den Armen in Richtung Pferdestall. Anne und der Inspektor rannten los. Was ist denn passiert? Vor Bucephalus machte Krzysztof Halt. Hinter dem Pferd, in der rechten, äußersten Ecke der Box, saß Rena. Auf ihrem Schoß hielt sie den Kopf von Alexander. Der Junge war tot. Wann? Weiß nicht. Rena, wann hast du ihn gefunden? Um 11. gestern Abend. Warst du die ganze Zeit bei ihm? Ich konnte ihn noch nicht allein hier liegen lassen. Das Haar des Jungen war blutverschmiert. Der Schädel oberhalb des linken Ohrs deformiert, eingedrückt. Tja. Es könnte ein Pferdehuf gewesen sein. Bucephalus, muss er jetzt erschossen werden? Nein. Wir sollten keine vorschnellen Schlüsse ziehen. Wir sollten alles weitere der Spurensicherung und dem Gerichtsmedizin überlassen. Man hatte den Leichnam mitgenommen. Rena schlief. Auch Kosinski hatte sich verabschiedet. Morgen, sagte er, beim Abschied müssen wir noch einmal reden. Anne hatte genickt. Sie fühlte sich plötzlich unendlich allein. Zweimal ließ sie das Telefon endlos lange klingeln bei ihm, stellte sich vor, wie er vom Garten her ins Haus lief und sich noch schnell die Hände wusch, bevor er den Hörer aufnahm. Aber Paul Bremer antwortete nicht. Anne legte sanft den Hörer auf und zuckte mit den Schultern. Zu spät, dachte sie. Und schade. Caruso singt nicht mehr. Kriminalhörspiel in zwei Teilen von Anne Chaplet. Teil 1. Erzähler Gerd Heidenreich. Bremer Axel Milberg. Anne Christa Posch. Leo Stefan Bissmeier. Kosinski Rudolf Kowalski. Karen Eva Gosiewicz. Rena Nathalie Spinell. Alexander Johannes Zoom. Erika Carola Renier. Und andere. Komposition Pierre Oser. Ton und Technik Wilfried Hauer, Hans Scheck, Angelika Haller. Regieassistenz Stefanie Samisch. Bearbeitung und Regie Walter Adler. Produktion Bayerischer Rundfunk 2003.